ist ja so, dass die Wertabspaltungskritik von ihrem grundlegenden Ansatz her verpflichtet ist, die Kritik der konkreten Totalität zu leisten, was wesentlich auch bedeutet, das warenproduzierende Patriarchat im historischen Prozess zu reflektieren. Es genügt keineswegs, es einfach bei der Feststellung einer fundamentalen Krise seit den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts zu belassen. Vielmehr ist die objektivierte Krisendynamik als konkreter Prozess nachzuzeichnen. Und an dieser kritischen Darstellung der konkreten Krisendynamik hängt zumindest in letzter Instanz dann auch die praktische Überwindung des Kapitalismus durch eine soziale Gegenbewegung. Und diese kritische Reflexion auf den konkreten Krisenprozess hat innerhalb der wertabspaltungskritischen Theoriebildung zu einer differenzierten Bestimmung der Postmoderne geführt. Nämlich, so die These, im Vergleich zur frühen Postmoderne hat in den 2000er Jahren und vor allem seit der Finanzkrise von 2007 und 2008 eine immanente Wende der Postmoderne stattgefunden. Eine These, die zum ersten Mal von Roswitha Scholz in ihrem Artikel Die Rückkehr des Jorges aufgeworfen wurde. Der ist aber schon 2006 erschienen. Genau, 2005, 2006 also erschienen. Vor der Krise. Genau. Und dort wird die These entfaltet, dass im Vergleich zur spielerischen Beliebigkeit der 80er und 90er Jahre des 20. Jahrhunderts schon Anfang der 2000er Jahre und heute vor allem seit 2007 und 2008 zunehmend dogmatische, autoritäre und dezisionistische Untertöne im gesellschaftlichen Diskurs zu verzeichnen sind. Und diese These einer postmodernen immanenten Wende ist dann auch aufgegriffen worden innerhalb der Theoriebildung und auf verschiedenen Ebenen präzisiert worden. Das wird sich auch in den nächsten Exit-Ausgaben zeigen, in denen zwei Texte erscheinen, einer von der Roswitha Scholz, einer vom Herbert Böttcher, die erkenntniskritisch genau mit dieser postmodernen immanenten Wende umgehen und versuchen, die erkenntniskritisch zu begründen. Und auch ich habe ja in der letzten Exit in meiner Kritik am Neofaschismus versucht, dessen Konstitutionsbedingungen um diese postmoderne Wende herum zu zentrieren. Was nun das Thema heute betrifft, mein Thema, die Entfremdungstheorie, so ist deren neuerliche Renaissance eben auch genau gebunden an diese postmodern immanente Wende. Also der verstärkte Bezug auf die Entfremdungstheorie, vor allem auch die marxische Entfremdungstheorie, hängt eben mit dieser immanenten Wende zusammen. Und darum wird es im Folgenden gehen. Allerdings muss man sagen, dass der Bezug heute auf die marxische Entfremdungstheorie eigentlich weitestgehend von den Problemstellungen abstrahiert und absieht, die Marx selbst schon in seiner Entfremdungstheorie aufgeworfen hat. Und deswegen ist es wohl sinnvoll, etwas ausführlicher auf das marxische Werk zu sprechen zu kommen. Und genau das will ich im Folgenden versuchen. Ja, üblicherweise wird ja das marxische Werk in drei Phasen eingeteilt. Eine Frühphase bis 1844, eine späte Frühphase um 1844 herum und eine Spätphase ab 1848. Und diese Einteilung entspricht eigentlich dem Marx, wie er in das kollektive Bewusstsein der Moderne eingegangen ist, so wie wir ihn an der Uni kennen und wie er aber durchaus auch innerhalb der Linken thematisiert wird. Ja, da komme ich schon zur Frühphase, zur ersten Phase bis 1844. Hier war nun für den jungen Marx der primäre theoretische Bezugspunkt die Hegelsche Philosophie. Bekanntlich war Marx ja ein Teil des Junghegelianismus und verstand sich entsprechend auch als Idealist. Und genau aus dieser idealistischen Erkenntnistheorie des jungen Marx ergeben sich seine entsprechenden Gegenstandsbereiche in den Frühschriften, nämlich Religionskritik, Rechts- und Staatsphilosophie. Und diese idealistische Erkenntnistheorie kommt nun besonders in einer Schrift zum Tragen, nämlich in der Schrift zur Kritik des Hegelschen Staatsrechts von 1843-44. Hier bezeichnet Marx Recht und Staat als Sphären des Geistes. Und die Politik, sagt er, oder benennt er als eine politische Idee. Also die Politik ist eine Vergegenständlichung des Geistes und der Bewusstseinsform. Und daran wird deutlich, dass Marx in seiner Frühphase eben den idealistischen Objektivismus von Hegel übernimmt. Die materielle Wirklichkeit sei nur eine sekundäre Manifestation des idealistischen Geistes und seiner Bewusstseinsform. Zugleich versucht sich Marx aber auch in dieser Schrift zur Kritik des Hegelschen Staatsrechts an einer Kritik an Hegel, wie der Titel ja schon evoziert. Marx diagnostiziert Hegel einen logischen Mystizismus. Hegel ginge es, so die These von Marx, nur um den abstrakt logischen Geist, dem Marx den wirklichen oder den konkreten Geist entgegenhält. Damit kommen wir schon zum epistemologischen Maßstab des frühen Marx in seiner ersten Phase. Auf der Basis des bisher Entfalteten ist es klar, dass es sich um einen idealistischen Maßstab handelt. Zugleich aber in der Kritik an Hegel ein kritisches Moment transportiert wird. Deswegen kann man die epistemologische Konstellation des jungen Marx als einen kritischen Idealismus bezeichnen. Ja, und ab 1844 mit den ökonomisch-philosophischen Manuskripten hat nun diese erkenntnistheoretische Konstellation des jungen Marx zum ersten Mal eine Metamorphose durchlaufen. Ging Marx in seinem kritischen Idealismus noch auf die Wirklichkeit innerhalb der idealistischen Geisteskonzeption, versucht er nun sozusagen die wirkliche Wirklichkeit theoretisch in den Griff zu bekommen. Statt dem hypostasierten Geist versucht Marx also gewissermaßen einen handfesten, materiellen, epistemologischen Boden zu gewinnen in dieser späten Frühphase. Und das möchte ich kurz anhand eines Zitats belegen. Ich zitiere Marx aus den ökonomisch-philosophischen Manuskripten von 1844. Die Empfindungen, Leidenschaften etc. des Menschen sind nicht nur anthropologische Bestimmungen im engeren Sinne, sondern wahrhaft ontologische Wesensnaturbejahungen. Es gilt also festzuhalten, das Abzielen auf die wirkliche Wirklichkeit mündet in den ökonomisch-philosophischen Manuskripten in einen anthropologischen Materialismus. Und für diesen anthropologischen Materialismus ist nun in dieser späten Frühphase Feuerbach und die feuerbachsche Philosophie der primäre theoretische Bezugsrahmen für Marx. Marx übernimmt also die materialistische Anthropologie von Feuerbach. Damit ist nun eine doppelte Abkehr von Hegel verbunden. Zum einen, das habe ich schon erwähnt, verlässt Marx die idealistische Erkenntnistheorie und wechselt gewissermaßen den Standpunkt und gewinnt einen materialistischen epistemologischen Boden. Zum anderen aber ist mit der Abkehr von Hegel auch eine Abkehr von seinem frühen, also von Marx frühem Objektivismus verbunden. Marx fokussiert in den ökonomisch-philosophischen Manuskripten das Subjekt und die Subjektivität. Und fasst man nun diese beiden Elemente zusammen, das Materialistische und das Subjektivistische, dann gelangen wir schon zur epistemologischen Konstellation von Marx in den ökonomischen-philosophischen Manuskripten. Es handelt sich hier nämlich um einen materialistischen Subjektivismus. Und der zentrale Begriff für Marx und seinen materialistischen Subjektivismus ist nun der Gattungsbegriff, den er auch von Feuerbach aufnimmt, wenngleich in einer modifizierten Art und Weise. Denn in dem Gattungsbegriff konvergieren materialistisches und subjektivistisches Moment. Einerseits, so Marx, sei der Mensch als Individuum sinnlich abhängig. Hier kommt sozusagen das materielle Moment zum Vorschein. Andererseits, das subjektive Moment, Marx sagt, die Individualität oder das Individuum ist nicht nur sinnlich abhängig, als Subjekt wohnt ihm zugleich die gesamte Gattungspotenz der Menschheit inne. Und das Subjekt sei eben dann in der Lage, diese universellen Gattungsqualitäten zu realisieren, durch die Aneignung der Welt in Form von sinnlicher Arbeit. Und genau auf diesem Gattungsbegriff nun basiert die Marxische Entfremdungstheorie. Marx kritisiert hier in seiner späten Frühphase nicht mehr den logischen Mystizismus als ein idealistisches Konstrukt, sondern die materielle Entfremdung des Menschen von seinen anthropologischen Gattungseigenschaften. Und diese materielle Entfremdung bezeichnet Marx nun als Eigentumsmystik. Der Grund der Entfremdung ist also die juristische Verfügungsgewalt über das Privateigentum an Produktionsmitteln. Denn, so die Marxische Entfremdungstheorie, durch die industrielle Arbeit wird der Arbeiter von seiner sinnlichen Arbeit und der Realisation seiner Gattungspotenziale abgeschnitten. Und diese Entfremdungstheorie, wie Marx sie in den ökonomisch-philosophischen Manuskripten entwickelt, umfasst nun im Wesentlichen drei Aspekte. Erstens die Entfremdung des Arbeiters von der äußeren Natur. Der Arbeiter ist gezwungen, die äußere Natur industriell zuzurichten. Zweiter Aspekt der Entfremdung, der Arbeiter wird von seiner inneren Natur entfremdet. Er muss gleichsam mechanisch verdinglicht seine Arbeit bewerkstelligen. Dritter Aspekt der Entfremdung und höchster Ausdruck damit auch der Entfremdung, die Entfremdung des Menschen vom Menschen im Verhältnis von Arbeiter und Kapitalist. Und wie jetzt bereits durchgeklungen ist in meinen bisherigen Ausführungen, handelt es sich damit im Endeffekt bei diesem materialistischen Subjektivismus und der Marxischen Entfremdungstheorie um einen Naturalismus. Das heißt, der anthropologische Gattungsbegriff bei Marx basiert auf einer Naturalisierung. Und auch das möchte ich im Folgenden durch ein Zitat vortragen. Ich zitiere wieder aus den ökonomisch-philosophischen Manuskripten. Dieser Kommunismus ist als vollendeter Naturalismus gleich Humanismus, als vollendeter Humanismus gleich Naturalismus. Er, also der Kommunismus, ist die wahrhafte Auflösung des Streits zwischen Existenz und Wesen, zwischen Freiheit und Notwendigkeit, zwischen Individuum und Gattung. Er, immer noch der Kommunismus, ist das aufgelöste Rätsel der Geschichte und weiß sich als diese Lösung. Fragt man nun nach dem epistemologischen Maßstab der marxischen Entfremdungstheorie, so gilt festzuhalten, dass Marx eben hier nicht mehr den wirklichen Geist gegen den abstrakten Geist von Hegel setzt, sondern die wirkliche Wirklichkeit als eine Anthropologie des Menschen in den Griff zu bekommen versucht. Der Maßstab der Entfremdungskritik und des materialistischen Subjektivismus ist also genau der Naturalismus. Die Natur des Menschen als Gattungswesen ist der Maßstab, an dem die Entfremdung des Menschen bemessen wird von Marx. Ich komme damit schon zur Spätphase des Marxischen Werkes ab 1848. Hier hat nämlich die erkenntnistheoretische Konstellation zum letzten Mal eine Wandlung durchlaufen. Das kann ich nur andeuten, ist aber von unserer Theoriebildung auch schon relativ ausführlich bearbeitet worden. Denn in seinem Spätwerk bleibt Marx auf dem materialistischen Boden. Er bleibt also auch in seinem Spätwerk Materialist. Allerdings findet in seinem Spätwerk wieder eine Hinwendung zu Hegel statt. Daher rührt auch das berühmte Diktum, Hegel vom Kopf auf die Füße zu stellen. Und diese Hinwendung zu Hegel, in dieser Hinwendung zu Hegel, nimmt Marx nun den Objektivismus von Hegel wieder auf, den er bereits in seiner Frühphase transportiert hat. Weshalb man sagen kann, im Spätwerk ab 1848, vor allem ab dem Kommunistischen Manifest, ist die epistemologische Konstellation bei Marx als ein materialistischer Objektivismus zu bezeichnen. Ja, damit komme ich nun schon zum doppelten Marx. Denn wie ich bereits erwähnt habe, sind diese drei Phasen von Marx, eines kritischen Idealismus, eines materialistischen Subjektivismus und eines materialistischen Objektivismus, diese drei Phasen entsprechen dem Marx, wie er in das kollektive Bewusstsein der Moderne sedimentiert ist. Und die These der Wertabspaltungskritik bezüglich der marxischen Philosophie und dem marxischen Werk nimmt demgegenüber eine ganz andere Position ein, nämlich eben die marxische Philosophie geht nicht in diesen drei Phasen auf. Vielmehr durchzieht das marxische Werk eine grundlegende Spannung von Anfang bis zum Ende, nämlich die berühmte Spannung vom Esoterischen, vom Fetischkritischen und vom Exoterischen, dem bürgerlichen Marx. Ja, und da stellt sich jetzt natürlich auch hier die Frage, was ist eigentlich das zentrale erkenntnistheoretische Kriterium des fetischkritischen Marx? Und ich denke, dieses Kriterium wird deutlich, wenn man sich die entscheidende Frage vor Augen führt, die Marx im Kapital aufwirft, nämlich die Frage, warum nimmt dieser Inhalt jene Form an? Das Kriterium des fetischkritischen Marx ist also die negative Vermittlung von Form und Inhalt. Und wendet man jetzt diesen fetischkritischen Marx gegen den Marx der drei Phasen, die ich gerade entwickelt habe, dann kann man sehen, dass Marx als kritischer Idealist, als materialistischer Subjektivist und als materialistischer Objektivist genau an dieser zentralen Frage oder an diesem zentralen Kriterium der Vermittlung von Form und Inhalt scheitert. Und das will ich im Folgenden kurz darlegen. Rekurrieren wir also nochmal auf den kritischen Idealismus, so setzt Marx hier die Gedankenform des Geistes als primäre voraus. Die Gedankenform des Geistes ist ursprünglich und gibt sie selbst den Inhalt, eben wie Marx das ausdrückt, der wirkliche Geist. Das heißt aber auch, dass der materielle Inhalt in der marxischen Frühphase nur eine sekundäre Manifestation der als ursprünglich gesetzten Bewusstseinsform des Geistes ist. Damit verselbstständigt Marx aber in seiner idealistischen Epistemologie die Form des Geistes gegenüber dem materiellen Inhalt. Und weil er die Form des Geistes gegenüber dem materiellen Inhalt verselbstständigt, scheitert er an der Vermittlung von Form und Inhalt. Ja, und aus diesem erkenntnistheoretischen Defizit des frühen Marx, des jungen Marx, resultiert eben die Entfremdungstheorie. Hier ist nicht mehr, ich habe das schon öfter ausgeführt, der wirkliche Geist der Bezugspunkt, sondern die wirkliche Wirklichkeit, wie Marx das nennt. So wie Marx zuvor in seiner idealistischen Phase die Bewusstseinsform des Geistes als ursprüngliche setzte, so setzt Marx nun den materiellen Inhalt als ursprünglichen. Es ist in seiner Entfremdungstheorie der materielle Inhalt, der sich selbst die gesellschaftliche Form und die Bewusstseinsform gibt. Damit verselbstständigt Marx nun, komplementär zu seiner Frühphase, den materiellen Inhalt gegenüber der gesellschaftlichen Form und scheitert damit auch in seiner Entfremdungstheorie an der Vermittlung von Form und Inhalt. Was nun den materialistischen Objektivismus im Marxischen Spätwerk anbelangt, so wird auch hier der Inhalt als materieller Klassen- und Ausbeutungsbegriff gegen die gesellschaftliche Form fixiert. Marx geht es nicht in seinem Spätwerk eben um den Klasseninhalt und nicht die gesellschaftliche Form. Damit gibt sich aber für Marx der Klasseninhalt die eigene gesellschaftliche Form, was wiederum nichts anderes bedeutet, als dass Marx den materiellen Inhalt verselbstständigt gegenüber der gesellschaftlichen Formbestimmung. Damit scheitert er auch in seinem Spätwerk, in seinem materialistischen Objektivismus, an dem fetischkritischen Kriterium einer Vermittlung von Form und Inhalt. Und ich glaube, es ist nun für den Entstehungsprozess der Marxischen Entfremdungstheorie ganz entscheidend, eben das dynamische, prozesshafte Moment im Übergang von seiner Frühphase und seinem Idealismus zur Spätphase und seiner materialistischen Entfremdungstheorie zu reflektieren. Man könnte sagen, es ist die idealistische Verselbstständigung des Geistes in seinem Frühwerk, die in seinem späten Frühwerk und seiner Entfremdungstheorie umkippt in die materialistische Verselbstständigung eines reinen Inhalts. Anders ausgedrückt, die materialistische Entfremdungstheorie geht aus seinem ursprünglichen Idealismus hervor. Offensichtlich implizieren sich Idealismus und Materialismus wechselseitig. Nochmal zugespitzter ausgedrückt, Idealismus und Materialismus bilden, und dafür ist Marx tatsächlich in seinem exoterischen Gehalt ein Beispiel, Idealismus und Materialismus bilden zwei Seiten bürgerlicher Identitätslogik, da sie wechselseitig Form und Inhalt gegeneinander verselbstständigen. Was nun den fetischkritischen Marx betrifft, so belässt er es keineswegs bei einer abstrakten Erkenntniskritik. Vielmehr kann Marx mit seinen fetischkritischen Fermenten erklären, warum Form und Inhalt in idealistischer und materialistischer Erkenntnistheorie vermittlungslos auseinanderfallen. Es ist der konkrete Prozess des wahnproduzierenden Patriarchats, der konkrete Prozess des Fetischzusammenhangs selbst, der so erscheint, als fielen Form und Inhalt auseinander. Das ist ja ein wesentlicher Bedeutungsgehalt des Fetischsbegriffs, dass die Gesellschaft in ihrem konkreten Prozess anders erscheint, als sie von ihrem Wesen her ist. Und Marx versucht eben nun, diese Vereinseitigung von Form und Inhalt in Materialismus und Idealismus an die reale Fetischkonstitution zurückzubinden. Denn so Marx, aber durchaus auch eine eigene Interpretationsleistung von mir, das Auseinanderfallen von Form und Inhalt in der idealistischen und materialistischen Erkenntnistheorie geht auf die widersprüchliche Einheit von Produktion und Zirkulation zurück. Denn die Zirkulation als Sphäre des Marktes erscheint im fetischistischen Prozess als die Sphäre der bewussten Gesellschaftlichkeit. Als Sphäre des Bewusstseins verweist die Zirkulation also auf die Reflexion, auf das Geistige. Daher auch der Zusammenhang von Geld und Geist in bürgerlicher Erkenntnistheorie. Kurzum, die Zirkulation erscheint als Sphäre der bewussten Reflexivität. Und der Idealismus als Philosophie des Geistes ist nun vermittelt mit dieser Zirkulationssphäre. Wir können festhalten, die idealistische Verselbstständigung der Bewusstseinsform ist als Zirkulationsideologie zu charakterisieren. Anders verhält es sich nun mit der Produktion und der Sphäre der Arbeit, denn die kapitalistische Produktion erscheint im gesellschaftlichen Prozess als die Dimension der Naturnotwendigkeit. Um es mit Marx zu sagen, die Arbeit erscheint als bloße Privatarbeit. Damit tritt sie allerdings in einen Gegensatz zur Zirkulation, denn als Privatarbeit erscheint die Arbeit eine vor- oder außergesellschaftliche Kategorie zu sein. um nochmal Marx zu zitieren, die Arbeit erscheint als Naturbasis bürgerlicher Gesellschaftlichkeit. Was nun den Materialismus betrifft, so affirmiert er diesen naturhaften Schein kapitalistischer Produktion. Weshalb wir auch hier vorläufig festhalten können, die materialistische Verselbstständigung eines naturalisierten Inhalts ist als Produktionsideologie oder Arbeitsontologie zu bezeichnen. Nun kann Marx nicht nur fetischkritisch nachweisen, warum Idealismus und Materialismus Form und Inhalt gegeneinander verselbstständigen, indem er eben deren Erkenntnistheorien auf den realen gesellschaftlichen Konstitutionsprozess zurückbezieht. Vielmehr gelingt Marx tatsächlich auch die negative Vermittlung von Form und Inhalt. Und zwar an der Begrifflichkeit, die ja bei uns auch eine zentrale Rolle spielt, nämlich in der Kategorie der abstrakten Arbeit. Für Marx ist die abstrakte Arbeit einerseits eine verrückte Form, eine gesellschaftliche Formbestimmung, also eine spezifisch kapitalistische Tätigkeitsform, die aber zugleich auch einen spezifisch kapitalistischen Inhalt ausbildet, nämlich, wie Marx das sagt, die Substanz des Kapitals. Und bekanntlich gründet ja gerade eben dann auch auf der abstrakten Arbeit die radikale Krisentheorie, weshalb die Krisentheorie auch ein genuiner Bestandteil der fetischkritischen Aspekte des Marxischen Werks ist. Marx gelingt also in der Kategorie der abstrakten Arbeit, das zusammenzudenken, was in seinen exoterischen Teilen noch auseinanderfällt, nämlich eben das Verhältnis von Form und Inhalt. Und damit wäre ich schon, wenn sozusagen das Bedürfnis da ist, mit dem ersten Teil durch. Und es könnten Verständnisfragen gestellt werden, wenn ihr sagt, es ist unnötig, können wir von mir aus auch weitermachen, das liegt ganz bei euch. Gibt es denn Verständnisfragen? Kann man bei Marx eigentlich eine zeitliche Entwicklung feststellen? Oder stehen diese verschiedenen Blickweisen so einander immer nur gegenüber? Also dass er sich von der einen zur anderen bewegt hat, gibt es da Nachweise? Und das habe ich ja versucht darzustellen, nicht? Die Frühphase sozusagen, die bis 1844 andauert, der kritische Idealismus, dann idealistische Philosophie, dann 1844 mit den ökonomisch-philosophischen Manuskripten, die materialistische Entfremdungstheorie, der materialistische Subjektivismus, und dann in seiner Spätphase mit dem Kommunistischen Manifest ab 1848 der materialistische Objektivismus. Insofern ist das eine prozesshafte Dimension, aber diese prozesshafte Dimension bezieht sich eben nur auf den exoterischen Marx. Und der esoterische Marx als Fetischkritiker steht von Anfang an in einem grundlegenden Spannungsverhältnis zu diesem exoterischen Marx. Um das an einem Beispiel vielleicht deutlich zu machen, auch schon in seinen Frühschriften sind durchaus Momente radikaler Staatskritik vorhanden, gerade auch in der Schrift zur Kritik des hegelischen Staatsrechts. Wenn Marx zum Beispiel die Bürokratie als Staatsformalismus bezeichnet, tut sich hier zumindest eine Pforte auf zu einer radikalen Staatskritik, was auch von unserer Seite aus noch auszuarbeiten wäre, nämlich in dem Verhältnis von Souveränität und Staatsräson, auch in dem Verhältnis von Inhalt und Form, was die radikale Staatskritik betrifft. Also sozusagen der fetischkritische Marx ist von Anfang an situiert in einem Spannungsverhältnis zu dem exoterisch-bürgerlichen Marx als Materialist und Idealist. Ja, ich hätte noch eine Verständnisfrage. Nochmal zur Wiederholung, du hast das auch in deinem Text Entfremdungstheorie und Spätpostmoderne auf Dexter-Deutsch geschrieben, da steht, die fetischkritischen Fermente des esoterischen Marx sind die Fragmente eines lebensgeschichtlichen Kampfes und übergreifen deshalb seinen gesamten Textkorpus. Hm. Das heißt, der esoterische Marx zieht sich quasi von seinen Frühschrift bis zum Ende konsequent durch. Hm. Okay. Ich möchte nicht vorweggreifen, aber ich werde da später nochmal drauf kommen, wie sich dieser doppelte Marx sozusagen von dem Marx-Verständnis der marxistischen Tradition unterscheidet. Okay. Weil es gab gerade auch um die marxische Entfremdungstheorie, ich komme da später drauf zu sprechen, sozusagen einen Kampf, wie man nun die marxische Entfremdungstheorie einzuordnen hat. Und die haben auch sowas wie einen doppelten Marx. Ja. Der ist allerdings ganz anders geartet wie unser Verständnis, weil eben da genau der doppelte Marx nicht sozusagen ein von Anfang bis Ende wirkendes Widerspruchsverhältnis abgibt, sondern die sehen den doppelten Marx sozusagen getrennt in seinem Werk vorliegen. Zum Beispiel der frühe Marx, das ist dann sozusagen für die der kritische, esoterische Marx und der späte Marx, der exoterische, unkritische Marx. Mhm. Das ist aber ein anderes Verständnis vom doppelten Marx, als wir das natürlich in der Wertabspaltungskritik haben. Dann komme ich zum zweiten Teil. Und bevor ich mich auf den Marxismus und die marxistische Theorietradition beziehen werde und wie die sich zur Entfremdungstheorie von Marx positioniert hat, will ich zuerst noch ein paar Worte über den androzentrischen Hintergrund des Marx'schen Werks verlieren. Was nun den Androzentrismus des exoterischen Marx betrifft, so denke ich, liegt er klar auf der Hand. Denn die idealistische Ableitung des materiellen Inhalts aus der Bewusstseinsform oder aber die materialistische Deduktion der gesellschaftlichen Form aus dem Inhalt erweist sich jeweils als androzentrische Ableitungslogik. Das bedeutet ja androzentrische Denkform, das eine aus dem anderen abzuleiten. Nun könnte man meinen, dass der esoterische, der fetischkritische Marx genau diese androzentrische Identitätslogik durchbrochen hat, da ihm ja in der Kategorie der abstrakten Arbeit die Vermittlung von Form und Inhalt gelingt. Aber dem ist natürlich nicht so. Auch der fetischkritische, der radikalkritische Marx bleibt androzentrischer Ableitungslogiker. Und das möchte ich versuchen zu exemplifizieren an der Kategorie der Realabstraktion. Denn die ist ja zumindest im Kapital für Marx der höchste Punkt seiner Theoriebildung. Aus dem Wert und der Realabstraktion als oberste Bedingung wird die gesamte Totalität abgeleitet und deduziert. Das Totalitätsverständnis des fetischkritischen Marx verbleibt somit in einem monolithischen oder einheitlichen Totalitätsverständnis. Und demgegenüber wäre allerdings einzuwenden, dass das destruktive Potenzial der Realabstraktion keineswegs aus sich selbst heraus zu verstehen ist. Die reale Abstraktion im Produktionsprozess vom stofflichen Inhalt dessen, was produziert wird, ist wesentlich bedingt. Das heißt, die kapitalistische Naturbeherrschung ist eine Reaktion auf ein spezifisches Naturverständnis, an dem sich überhaupt erst die Realabstraktion bildet. Denn im symbolischen Gefüge des warenproduzierenden Patriarchats ist Natur immer schon assoziiert mit einem Bedrohungsmoment, mit einem Gefährdungspotenzial. Die unbeherrschte innere und äußere Natur wird als Bedrohung wahrgenommen. Und das Scharnier dieses Bedrohungsmoments ist natürlich das Phantasma der Weiblichkeit. Denn das Bedrohungspotenzial unbeherrschter Natur ist eben bedingt durch die symbolische Vermittlung mit einem bedrohlichen Weiblichkeitsbegriff, das androzentrische Subjekt spaltet, um Subjekt zu werden, seine sinnlichen und sexuellen Anteile ab und projiziert sie auf die Weiblichkeit. Und genau dieser Bedingungszusammenhang im kulturell-symbolischen Gefüge ist in gewisser Weise auch eine Voraussetzung der Realabstraktion, weshalb die Marx'sche These zurückzuweisen ist, dass die abstrakte Arbeit und der Wert voraussetzungslos ist. Und man kann sagen, dass der kategoriale Bruch, wie er von Roswitha Scholz in der Abspaltungstheorie entwickelt wurde, im Grunde genommen aus dieser radikalen Kritik an androzentrischer Ableitungs- und Identitätslogik hervorgegangen ist. Die konkrete Totalität sperrt sich nämlich jedwedem Deduktions- und Ableitungsverständnis. Das lässt sich zum einen zeigen auf der allgemeinen Formebene. Ganz klar, Wert und Abspaltung sind gleich ursprünglich vermittelt auf derselben Abstraktionsebene. Das eine ist nicht aus dem anderen abzuleiten. Insofern ist der Begriff der gebrochenen Totalität eben eine Konsequenz einer radikalen Kritik an androzentrischer Ableitungslogik. Das gilt aber genauso für den Begriff der konkreten Totalität. Denn die Mesoebenen, die ja auch gewisse Formierungsebenen bürgerlicher Subjektivität darstellen, damit ist gemeint die kulturell-symbolische, die sozialpsychologische und die soziologische Ebene, sind zwar mit der basalen Wertabspaltungsform vermittelt, gewinnen aber in diesem Vermittlungszusammenhang eine Eigenständigkeit, die eben auch nicht aus der allgemeinen basalen Formbestimmung von Wertenabspaltungen abgeleitet werden kann. Und zu diesem Zusammenhang möchte ich abschließend die Leni Wissen zitieren aus ihrem Text »Die sozialpsychische Matrix des bürgerlichen Subjekts in der Krise«, wo sie genau versucht, diese konkrete Totalität, die eben nicht ableitungslogisch zu erschließen ist, in Bezug auf die sozialpsychologische Ebene zu illustrieren. Ich zitiere Leni Wissen: »Die sozialpsychologische Ebene kann dabei jedoch nicht aus dem Subjektbegriff abgeleitet werden. Dies verbietet sich zum einen vor dem Hintergrund einer Kritik an ableitungslogischem Denken. Zum anderen ist die psychische Form dem Subjekt in gewisser Weise aber auch vorgängig, insofern sie die Voraussetzung ist, um Subjekt zu werden. Und ich denke, da ist ein ganz entscheidender Zusammenhang benannt, dass nämlich die Meso-Ebenen nicht einfach aus der basalen Formbestimmung abzuleiten sind, sondern eine Eigenqualität haben, die nicht deduktionslogisch erfasst werden kann. Ja, damit komme ich jetzt zur marxischen Theorie oder besser gesagt der marxistischen Rezeption der marxischen Theorie zurück. Denn die marxische Theorie hat bekanntlich eine breite Rezeptionswirkung entfaltet, vor allem eben in Bezug auf die marxistische Theorietradition. Und das gilt ebenfalls für die marxische Entfremdungstheorie. Denn mit der Veröffentlichung der ökonomisch-philosophischen Manuskripte von 1932 haben sich bezüglich der marxischen Entfremdungstheorie zwei Positionen herausgebildet. Einmal der orthodoxe Marxismus, also jener Strang, den wir als Arbeiterbewegungsmarxismus kennen, in dieser Debatte hauptsächlich repräsentiert durch den Sowjetphilosoph Eusermann. Andererseits der sogenannte humanistische Marxismus als eine Untergruppierung des westlichen Marxismus, vor allem durch die Personen Fromm, Marcuse und Bloch. Und was nun diese Debatte um die marxische Entfremdungstheorie anbelangt, so bezog sich dieser orthodoxe Marxismus nun auf das Spätwerk von Marx, eben auf den materialistischen Objektivismus und die Klassenkampftheorie. Und die These dieses orthodoxen Marxismus war, die idealistische Frühphase, aber eben auch die Entfremdungstheorie von Marx sei noch voll von bürgerlichen Versatzstücken. Und erst mit seinem materialistischen Objektivismus in der Spätphase sei der wahre, der wissenschaftliche, der in sich widerspruchsfreie Marx zur Geltung gekommen. Und genau das ist der Ausgangspunkt des orthodoxen Marxismus gewesen. Im Spätwerk liege der wahre Marx vor. Demgegenüber vertrat der humanistische Marxismus eine andere Position. Er dampfte gewissermaßen das marxische Werk eben auf die Entfremdungstheorie, auf die späte Frühphase ein. Die These dieses humanistischen Marxismus, die Entfremdungstheorie sei die wahre Basis des marxischen Werkes und habe auch seine Spätphase noch geprägt. Also dieser humanistische Marxismus hat dann auch die Spätphase, den materialistischen Objektivismus, durch die Brille der Entfremdungstheorie gewissermaßen betrachtet. Deshalb der Ausgangspunkt des humanistischen Marxismus, in der Entfremdungstheorie komme der wahre, der in sich widerspruchsfreie Marx zum Vorschein. Und ich denke, und das knüpft so ein bisschen an die Diskussion an, die wir eben schon hatten, dass hier bereits eine identitätslogische Rezeptionshaltung zum Vorschein kommt. Denn die These eines in sich widerspruchsfreien Marx ist meiner Ansicht nach unsinnig. Solange nämlich kritische Theorie sich in der Fetischkonstitution bewegen muss, ist in der Theorie notwendigerweise eine unumgängliche Spannung gegeben. Nämlich eben die Spannung zwischen dem Versuch, die Fetischkonstitution radikal theoretisch zu kritisieren, ohne dass man dabei aus der Fetischkonstitution herausspringen kann. Und insofern hat jede kritische Theorie, auch die radikalste Theorie, ein notwendiges Spannungsmoment. Und tatsächlich ist das ja auch bei Marx so, ich habe das vorhin schon angedeutet, dass es eine grundsätzliche Spannung gibt von Anfang bis Ende zwischen dem esoterischen, fetischkritischen und dem exoterischen, bürgerlichen Marx. Diese identitätslogische Haltung sowohl des orthodoxen als auch des humanistischen Marxismus findet nun eine Verlängerung in einem identitätslogischen Inhalt gewissermaßen. Denn, wie ich ja schon angedeutet habe, beide Positionen, sowohl der orthodoxe Marxismus als auch der humanistische Marxismus, nehmen ja die materialistische Erkenntnistheorie von Marx auf. Der humanistische Marxismus eben den materialistischen Subjektivismus, der orthodoxe Marxismus den materialistischen Objektivismus. Das heißt aber auch, dass beide natürlich an der Vermittlung von Form und Inhalt scheitern. Als Materialisten verselbstständigen beide Positionen den materiellen Inhalt gegenüber der gesellschaftlichen Form. Was nun den Arbeiterbewegungsmarxismus und den orthodoxen Marxismus betrifft, so ist diese Verselbstständigung eines reinen Inhalts in seiner Ontologie als Arbeitsontologie zu klassifizieren. Ist ja auch die Stoßrichtung, die die Wertkritik am Anfang genommen hat, nämlich die Arbeitsontologie des Arbeiterbewegungsmarxismus zu kritisieren. Allerdings übernimmt auch der humanistische Marxismus in seiner subjektivistischen Version des Materialismus eine gewisse Ontologie. Auch er ergibt sich, der humanistische Marxismus, der Illusion eines reinen Inhalts hin. Und diese Illusion eines reinen Inhalts gewinnt auch in diesem humanistischen Marxismus ontologische und anthropologische Implikationen. Und das möchte ich ganz kurz zumindest in Bezug auf Fromm und Marcuse kurz ausführen. Fromm beruft sich nämlich in seinem Buch Das Menschenbild bei Marx natürlich auf die Entfremdungstheorie von Marx und frönt dort eigentlich recht eindeutig einem Naturalismus. Fromm unterscheidet nämlich eine allgemeine menschliche Natur, die ahistorisch jenseits der gesellschaftlichen Form sei, und eine besondere kulturelle Ausprägung der Natur, die gesellschaftlich vermittelt sei. Und genau die Kategorie einer allgemeinen menschlichen Natur, die von der gesellschaftlichen Formbestimmung dispensiert wird, muss natürlich in einer Ontologie münden und mündet eben beim Fromm auch in einer Ontologie. Nämlich eben sozusagen die Natur des Menschen als unabhängig von der gesellschaftlichen Form. Auch Marcuse wohnt nun entfremdungstheoretische Versatzstücke inne. Vor allem in seiner Schrift Die Befreiung von der Überflussgesellschaft frönt er einer recht offensichtlichen Anthropologie. Und auch das möchte ich kurz an einem Zitat erläutern. Ich zitiere Marcuse aus der genannten Schrift. Der Sensibilität zu ihrem Recht zu verhelfen, ist ein Grundziel des integren Sozialismus. Er setzt eine völlige Umwertung der Werte voraus, eine neue Anthropologie. Er setzt einen neuen Menschentypus voraus, der biologisch unfähig ist, Kriege zu führen und Leiden zu schaffen. Über das Zitat wäre viel zu sagen. Ich möchte mich damit begnügen, dass hier offensichtlich Fromm ganz klar eine anthropologische und biologistische Position bezieht. Marcuse, danke. Das heißt nun nicht, wenn ich jetzt diese Debatte zwischen humanistischem und orthodoxem Marxismus dem exoterischen Marx zuschlage, dass diese Debatte fruchtlos sei. Man kann da durchaus dem was abgewinnen, da sind durchaus sozusagen kritische Momente da, aber im Endeffekt, beziehen wir das auf die marxische Fetischkritik zurück, scheitern eben doch auch beide Materialismen an dem fetischkritischen Kriterium von Marx, nämlich der Vermittlung von Form und Inhalt, und damit erweisen sich sowohl humanistischer als auch orthodoxer Marxismus als bürgerliche Identitätslogik. Ja, ich komme schon zu dem Ausgangspunkt meines Referats zurück, nämlich die neuerliche Renaissance der Entfremdungstheorie heute. Ich habe ja schon vorausgeschickt, dass die mit der postmodernen immanenten Wende zusammenhängt. Nämlich, es gibt hier einen epistemologischen Umschlag innerhalb der Postmoderne, nämlich der Übergang von der frühpostmodernen Diskurstheorie zum spätpostmodernen Realismus. Damit meine ich eben die Strömung des neuen Realismus und des spekulativen Realismus. Denn in der frühen Postmoderne erreichte die Diskurstheorie bekanntlich einen hegemonialen Status. Schlagwörter Linguistic Turn, Cultural Turn, Dekonstruktivismus. Und dabei, ich denke, das ist ganz entscheidend, erwies sich diese Diskurstheorie als eine idealistische Erkenntnistheorie. Die materielle Dimension der Gesellschaft, so die Diskurstheorie, die materielle Dimension der Gesellschaft sei nur ein sekundärer Ausdruck der primären diskursiven Form. Und genau diese idealistische Diskurstheorie nimmt nun einen Umschlag, schon seit den 2000er Jahren, aber vor allem seit eben 2007 und 2008, bis in die westlichen Zentren hinein ist den Mittelschichten die Krise auch materiell auf die Pelle gerückt. Deshalb geht es im spätpostmodernen Realismus nicht mehr um die diskursive Wirklichkeit, sondern sozusagen um die wirkliche Wirklichkeit. Stichworte eben neuer Realismus, spekulativer Realismus. Und diesem Aufstieg eines neuen Realismus korrespondiert nun die Renaissance des Materialismus und der materialistischen Entfremdungstheorie. Vergleichen wir nun diese postmodernen immanenten Wende von einer idealistischen Diskurstheorie zu einem materialistischen Realismus, dann erinnert es natürlich frappant an den Umschlag innerhalb des Marx'schen Werkes von seinem frühen Idealismus zu seiner materialistischen Entfremdungstheorie im späten Frühwerk. Ja, und ich denke tatsächlich, dass man jetzt diesen neuen Realismus wiederum prozesshaft denken muss, insofern er eben aus dem ursprünglichen Idealismus der frühen Postmoderne hervorgegangen sind. Und das ist auch den entsprechenden materialistischen Theorien abzulesen. Und das möchte ich kurz anhand der Entfremdungstheorie von Rahel Jecki darstellen. Man sieht schon eigentlich, dass sie aus dem früh postmodernen Dekonstruktivismus kommt oder zumindest da Berührungspunkte hat, denn sie versucht sich in ihrer Entfremdungstheorie von einem Essentialismus und Naturalismus abzugrenzen. Das ist ja eine typisch dekonstruktivistische Argumentation erstmal. Das heißt, ihr Anspruch, eine nicht-essentialistische, nicht-naturalistische Entfremdungstheorie auszuarbeiten, verweist auf ihre Herkunft aus dem frühpostmodernen Idealismus und der Diskurstheorie. Allerdings muss man sagen, dass dieser Anspruch, eine nicht-essentialistische Entfremdungstheorie auszuarbeiten, bei Jecki schon rein terminologisch eigentlich unterminiert wird. Denn Jecki will sozusagen den Boden der wirklichen Wirklichkeit wiedergewinnen und damit kommen hier natürlich essentialistische Konnotationen rein. Zum Beispiel, wenn sie ein wirkliches Selbst von einem unwirklichen Selbst unterscheidet, ein eigentliches Selbst von einem uneigentlichen Selbst, ein authentisches Selbst von einem unauthentischen Selbst, dann verweist schon terminologisch darauf, dass sie eben doch nicht ganz ohne essentialistische Implikationen auskommen kann. Und genau weil Jecki eben aus diesem frühpostmodernen Idealismus kommt, kippt sie dann doch eben in einen falschen Maßstab reiner Inhaltlichkeit und damit tatsächlich auch faktisch in einen Essentialismus um. Und das möchte ich im Folgenden anhand eines Zitats vortragen. Da heißt es nämlich über die Entfremdung von Lebensvollzügen: Auf die Störquelle von Lebensvollzügen gerichtet, verweist sie, also ihre Entfremdungskritik, auf Funktionsbedingungen gelingender Selbst- und Weltverhältnisse, die sich normativ relativ sparsam beschreiben lassen. Es ist natürlich hier sozusagen ein gewisser Trick. Sie sagt, sie versucht, normativ relativ sparsam zu sein, aber auch ein relativ sparsamer Normativismus ist noch ein Normativismus. Und genau in diesem Maßstab des Normativismus, daran hängt nun auch ihr essentialistisches und ontologisches Konzept. Man könnte also sagen, sie frönt einem Essentialismus wider Willen. Und auch das möchte ich an einem Zitat kurz darstellen. Ich zitiere nochmal: Meine Behauptung ist nun, Entfremdungskritik unter heutigen Bedingungen darf nicht, muss aber auch nicht in einem starken Sinne essentialistisch oder metaphysisch begründet sein. Hier haben wir wieder denselben Switch sozusagen. Wenn sie sagt, ihre Entfremdungstheorie sei nur schwach essentialistisch oder metaphysisch, bleibt ihre Entfremdungstheorie gleichwohl essentialistisch und metaphysisch. Und man könnte sagen, der Bezugspunkt, der Fluchtpunkt ihres Essentialismus und ihrer Ontologie ist nun eben die Arbeitsontologie. Ich will da nicht näher drauf eingehen, aber in ihrem letzten Kapitel eben geht sie von einer unentfremdeten Arbeit aus, die sozusagen der Bezugspunkt ihrer Kritik ist. Und diese unentfremdete Arbeit ist natürlich gemäß ihres materialistischen Maßstabes wieder unabhängig von der gesellschaftlichen Form, womit sie auch eine Arbeitsontologie im Endeffekt bedient. Ja, damit komme ich zu der entscheidenden Frage: Fetischkritik oder Entfremdungstheorie, und damit auch schon zum Ende meines Vortrags. Um Missverständnissen keinen Raum zu lassen, mir ging es durchaus jetzt nicht in dieser Kritik der Entfremdungstheorie darum, den Entfremdungsbegriff als solchen zu disqualifizieren. Ich glaube, dass er durchaus einen Bedeutungsgehalt hat, der auch ausgearbeitet werden kann für radikale Gesellschaftskritik. Allerdings ging es mir schon darum, eine Entfremdungstheorie als solche radikal zu kritisieren und zurückzuweisen. Denn, reflektieren wir die immanente Wende der Postmoderne, dann entsteht die materialistische Entfremdungstheorie eben gerade aus dem Prozess der Postmoderne und bleibt deshalb der Immanenz spätpostmoderner Notstandsverwaltung verhaftet. Während demgegenüber die Fetischkritik als kategoriale Kritik eben die postmodern immanente Wende und deren ideologische Begleiterscheinung transzendiert. Indem die Fetischkritik den Übergang von frühpostmodernem Idealismus zu spätpostmodernem Materialismus und der damit einhergehenden Entfremdungstheorie als Verewigung kapitalistischer Notstandsverwaltung desavouiert, hält die Fetischkritik dann doch den Gedanken an eine mögliche Zukunft jenseits der globalen Wertabspaltungsform fest. Und damit bin ich am Ende. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit.